Einheit 2. B. Übung 2a. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Hui Jin Hu. Ich komme aus China und lebe seit 10 Monaten in Deutschland. In meiner Heimat habe ich eine Ausbildung zur Maßschneiderin gemacht und möchte nun wissen, welche Möglichkeiten es für die Anerkennung gibt. Haben Sie Zeugnisse aus Ihrem Heimatland? Ja, ich habe mein Abschlusszeugnis von der Schule, Zeugnisse aus meiner Ausbildung und auch 2 Arbeitszeugnisse. Sind die schon übersetzt? Ja, das hat noch ein Übersetzer in meiner Heimat gemacht. Darf ich mal sehen? Ja, natürlich, bitte sehr. Danke. Ich denke, mit diesen Dokumenten können Sie einen Antrag stellen. Die Dokumente prüft die Handwerkskammer. Dort sollten Sie einen Termin machen. Brauche ich noch andere Dokumente außer den Zeugnissen? Ja, Sie müssen auch einen Lebenslauf, eine Passkopie und eine Erklärung abgeben, dass Sie noch keinen Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung gestellt haben. Wie bitte? Es geht um eine sogenannte Qualifikationsanalyse. Das heißt, Sie liefern zum Beispiel eine Arbeitsprobe ab und nehmen an einem Fachgespräch teil. Nein, so etwas habe ich noch nicht gemacht. Außerdem müssen Sie noch nachweisen, dass Sie in Deutschland wirklich arbeiten wollen. Das ist für mich sicher kein Problem, denn ich habe schon Kontakt zu einer Firma, die mich gerne einstellen würde. Ich habe noch eine Frage. Wie lange dauert es, bis ich die Anerkennung bekomme? Wenn Sie alle Unterlagen abgegeben haben, dauert es ungefähr 3 Monate. Und wie viel kostet das Verfahren? Das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Da fragen Sie am besten bei der Handwerkskammer nach. Aber ich denke, es wird mehr als 100 € kosten. Manchmal übernehmen die Jobcenter oder die Agentur für Arbeit die Kosten für das Verfahren.